Book 2 Seratus Hundert Hundert Kata keterangan Adverbien Adverbien Pernah Belum sama sekali Schon einmal Noch nie. Schon einmal, noch nie. Apakah Anda pernah ke Berlin? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Tidak, belum sama sekali. Nein, noch nie. Nein, noch nie. Seseorang, tidak seorang pun. Jemand, niemand. Jemand, niemand. Apakah Anda mengenal seseorang? Kennen Sie hier jemand? Kennen Sie hier jemanden? Tidak, saya tidak mengenal seorang pun. Nein. Ich kenne hier niemand. Nein, ich kenne hier niemanden. Masih, tidak lagi. Noch, nicht mehr. Noch, nicht mehr. Apakah Anda masih lama di sini? Bleiben Sie noch lange hier? Bleiben Sie noch lange hier? Tidak. Saya tidak lama tinggal di sini. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Masih mau sesuatu. Tidak mau apapun lagi. Noch etwas, nichts mehr. Noch etwas, nichts mehr. Apakah Anda masih mau minum sesuatu? Möchten Sie noch etwas trinken? Möchten Sie noch etwas trinken? Tidak, saya tidak mau minum lagi. Nein, ich möchte nichts mehr. Nein, ich möchte nichts mehr. Sudah, belum. Schon etwas, noch nichts. Schon etwas, noch nichts. Apakah Anda sudah makan? Haben Sie schon etwas gegessen? Haben Sie schon etwas gegessen? Tidak, saya belum makan. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Masih ada orang. Tidak ada seorang pun. Noch jemand? Niemand mehr. Noch jemand? Niemand mehr. Apakah masih ada orang yang ingin kopi? Möchte noch jemand einen Kaffee? Möchte noch jemand einen Kaffee? Tidak. Tidak. Ada seorang pun yang ingin minum lagi. Nein, niemand mehr. Nein, niemand mehr. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.